diese Menschen spüren. Hallo, du da draußen, gleich werde ich dich verführen. Hallo, ich bin der Wahnsinn, ich klopf an deine Tür. Ich war schon bei sehr vielen und jetzt komm ich zu dir. Krieche in deinen Körper, vernebel deinen Sinn. Setz mich in deinem Hirn fest, jetzt bin ich in dir drin. Dich gegen mich zu wehren, das brauchst du nicht probieren. Dazu bin ich zu mächtig, bin nicht weg zu therapieren. Jetzt fängst du an, mich zu verstehen, kannst die Welt mit meinen Augen sehen. Du hältst das alles nicht mehr aus, ab jetzt lässt du den Wahnsinn raus. Bloß fühl dich frei, dreh durch und schrei und breche alle Regeln, die dich fesseln und dich knebeln. Spring auf, dreh durch und schrei, schlag alles um dich rum in zwei. Renn mit dem Kopf gegen die Wand, ich raub dir den Verstand. Schrei, schrei, ich bin der Wahnsinn. Ich bin der Wahnsinn, ich bin der Wahnsinn in dir drin. Der Wahnsinn in dir drin, der Wahnsinn in dir drin. So mein neuer Jünger, ich muss jetzt leider gehen. Bei dir kann ich nicht bleiben, das wirst du doch verstehen. Ach eins noch, glaub jetzt bloß nicht, ich ließe dich jetzt frei. Damit du mich nicht vergisst, komm ich von Zeit zu Zeit vorbei. Ich bin der Wahnsinn. Ich bin der Wahnsinn. Ich bin der Wahnsinn in dir drin. Der Wahnsinn in dir drin. Schrei, schrei. Hallo, du da draußen, gleich werde ich dich verführen. Hallo, ich bin der Wahnsinn, ich klopf an deine Tür. Ich war schon bei sehr vielen, jetzt komm ich zu dir.